Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Playback. Es war einer dieser sonnigen Frühlingstage, welche die Pärchen benutzen, um aller Welt zu zeigen, wie sehr sie sich lieben. Ich saß wie üblich an solchen Tagen in meinem Büro, denn ich hatte der Welt nichts vorzuzeigen. Unter der Decke hing der Smoke einiger Zigaretten. Ich beschloss, wieder einmal durchzulüften. Als dies vollbracht war, ertönten draußen die ersten Huster, und einige ältere Leute setzten sich hin. Dann klopfte es an meiner Tür. Ich machte mich auf einen älteren Herrn des Gesundheitsinspektorates gefasst. Es erschien eine jüngere Frau mit ungesundem Gesichtsausdruck. Welcher grauenhaft, dieser Smog. Dafür ist es hier drinnen wieder aprilfrisch. Weshalb unternimmt die Stadt nichts gegen diesen Dreck in der Luft? Was denken Sie, wie viele Beamte davon leben, dass sie täglich die Schadstoffe in der Luft messen und analysieren? Sie wollen doch nicht etwa unschuldige Familienväter in die Arbeitslosigkeit stürzen. Die könnten sich doch umschulen lassen. Nur das nicht. Es gibt schon genügend Privatdetektive. Aber es gibt nur einen Philip Maloney. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und es gibt nur eine Madeleine Widmer. Schon möglich. Ich meine, die Madeleine Widmer. Ach so, die. Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie kennen mich also? Nein, tut mir leid. Wissen Sie, es gibt so viele Menschen und noch viel mehr Frauen. Und am allermeisten gibt es von den Frauen, die glauben, dass man sie kennen müsste. Ich bin Madeleine Widmer. Sie bestand darauf und mir konnte es egal sein. Sie legte mir einen Blankoscheck hin und unterschrieb ihn. Die Unterschrift stimmte mit ihrem Namen überein. Dann endlich kam sie zur Sache. Man hat mir meine Stimme gestohlen. Sie kommen ja auch ganz gut ohne zurecht. Ich meine natürlich meine Singstimme. Hab gar nicht gewusst, dass man die vom Rest so einfach wegstehlen kann. Mir wurde ein sehr wichtiges Tonband gestohlen. Ach so, und auf dem Tonband ist Ihre Singstimme drauf. Genau. Und ohne dieses Tonband ist meine Karriere ruiniert. Verstehen Sie? Es geht um meine Zukunft. Ich verstand schon. Wieder einer dieser Verrückten, welche ihre Zukunft von einem läppischen Ding wie einer Tonbandspule abhängig machten. Ich nahm den Fall dennoch an. Schließlich bin ich kein Psychologe. Bei mir darf jeder auf seinen Verrücktheiten beharren, solange er oder sie noch normal genug ist, einen Scheck richtig auszufüllen. Madeleine Widmer war normal genug. Sie ging und ich rauchte. Dann klingelte das Telefon. Ich nahm ab. Maloney, private Ermittlungen. Die Russen. Sind Sie da ganz sicher? Ja, es können nur die Russen sein. Ich ging zum Fenster. Draußen war alles still und ruhig. An der Ecke war ein Plakat für Wodka Gorbatschow. Es hing schon seit Wochen da. Ich ging wieder zurück zum Telefon. Ich sehe draußen keine Russen. Sie verstehen mich nicht. Mich versteht ja auch niemand. Damit müssen wir leben, guter Mann. Wolga ist mein Name. Thomas Wolga. Russe? Wo denken Sie hin? Ich rufe an wegen Madeleine. Sie war doch bei Ihnen. Die Madeleine? Genau, die. Wenn Sie mich fragen, haben die Russen das Band mitlaufen lassen. Aber die Russen sind doch gar nicht mehr so, wie wir immer dachten. Alles Propaganda. Ein kluger Marketingfeldzug. Nicht mehr. Sie wollen uns jetzt einfach mit Ihren Produkten erobern. Dazu benötigen Sie aber unser Know-how. Wirtschaftsspionage, Sie verstehen? Aber die Russen haben doch längst eigene Tonbänder. Ja, aber nicht die von Madeleine. Ihr Vater ist in der Rüstungsindustrie tätig. Ein altmodischer Mann. Hasst Diktiergeräte und liebt seine alte Bandmaschine. Verstehen Sie jetzt? Natürlich verstand ich. Schließlich bin ich nicht ganz so blöde, wie die meisten Leute aussehen. Thomas Wolga verabschiedete sich. Er sagte noch, dass er Madeleine liebe. Das Übliche. Wo eine Frau ist, ist auch ein Mann, der sie liebt. Meistens sind es mehrere. Unser eins kann das nur recht sein. Schließlich müssen auch Privatdetektive von etwas leben. Und das ist dann halt meist das, was von der Liebe übrig bleibt. Eifersucht, Mord, Magengeschwüre, Mundgeruch und andere üble Dinge. Ich ging zu Sam rüber und bestellte mir ein Steak. Am Tisch gegenüber saß ein Mann. Er benahm sich unauffällig. Ich schöpfte Verdacht. Hey, Sie! Wer? Ich? Ja, genau. Was tragen Sie in Ihrer Tasche? Ein Tonband, was denn sonst? Dacht ich mir's doch. Sie geben es also zu. Ja, was zum Teufel soll ich zugeben? Sie tragen ein Band mit sich. Na und? Jeder Zweite in der Stadt trägt in diesen Tagen ein Band mit sich herum. Blödsinn, habe ich etwa ein Band bei mir? Ich sagte doch, jeder Zweite. Ich mag Leute nicht, die immer alles wörtlich meinen. Ich fesselte und knebelte ihn, dann trug ich ihn in mein Büro. Ich rief meine Klientin an. Eine gute halbe Stunde später waren wir zu dritt. Aber das ist doch... Sie kennen den Kerl? Ja, wir haben früher zusammen Gesangsstunden genommen. Interessant. Möglicherweise werden Sie gleich Ihre Singstimme wiederhaben. Ich öffnete die unterste Schublade meines Schreibtisches. Eine alte Spulentonbandmaschine kam zum Vorschein. Ich stellte sie an und legte das Band des gefesselten Diebes auf. Sie schlug wild um sich und schrie wie die heisere Schwester von Cyndi Lauper. Dann stampfte sie aus meinem Büro. Ich habe nicht viel übrig für solche Abgänge. Sie sind gut genug für eine Provinzbühne, aber im Büro des besten Schnüfflers der Stadt sind sie genauso deplatziert wie quengelnde Kinder. Ich befreite den Mann, der mir dies alles eingebrockt hatte. Weshalb haben Sie nicht gleich gesungen? Sie ließen mich ja nicht zu Wort kommen. Schon gut, das nächste Mal werde ich nicht so voreilig sein. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Ja, ich meine, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Es ist mir allerdings beinahe ein wenig... Wie soll ich sagen? Nur zu, ich bin mir einiges gewohnt. Na gut, ich... Könnten Sie... Würden Sie... Ich meine... Würden Sie mich noch einmal so fesseln wie vorhin? Als Privatdetektiv kriegt man ja so einiges mit. Dieser Mann war offenbar ein Seilfetischist. Kommt häufig vor bei Leuten, deren Eltern zur See gefahren sind. Unser Eins hat schließlich auch mal ein wenig in der Psychologie rumgeschnüffelt. Ich ließ ihn noch eine Weile in der Ecke liegen, dann band ich ihn wieder los und ging mit ihm nach unten. Und Sie sind sicher, dass jeder Zweite in der Stadt ein Band mit sich trägt? Klar. Das sieht doch jeder. Ich sah mich um. Eine ganze Menge Leute gingen auf dem Trottoir hin und her. Sie ließen sich durch meine Blicke nicht beeindrucken. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Die meisten Leute blieben stehen. Ein paar blieben liegen. Einige Tonbänder kullerten auf die Straße. Der Seilfetischist hatte also doch recht. Die Stadt war voller Menschen, die Bänder mit sich trugen. Musste eine neue Seuche sein. Ich beschloss, jene Frau aufzusuchen, die sämtliche Singstimmen der Stadt kennt. Frau Krähenbühl, die Gesangslehrerin. Meloni ist mein Name. Das klingt aber übel. Kann ich nichts dafür. Den Namen habe ich mir nicht ausgesucht. Ihre Stimme, mein Herr. Ihre Stimme. Haben Sie als Kind mal Ihre Stimmbänder überdehnt? Nein, ich habe nie Sport getrieben. Und jetzt möchten Sie also singen? Ich? Nein, das Singen überlasse ich anderen. Ich habe noch nie jemanden verraten. Ehrenwort. Ist auch besser so. Die Welt ist mit einem Bob Dylan schon genug gestraft. Ich komme wegen Madeleine Widmer. Ihr Band mit der Singstimme wurde gestohlen. Ihr Playback? Kann man nicht vorstellen, dass das irgendjemand freiwillig hören möchte. Ist sie so schlecht? Na, vor Jahren, als sie noch ein Kind war, ist sie in der Stadt einige Male aufgetreten. War ja ganz putzig in ihrem roten Kleidchen. Und jetzt hat sie auf einmal das Gefühl, eine große Karriere starten zu können. Mit dem Playback aus ihrer Kindheit. Wenn Sie mich fragen, tut ihr jeder einen Gefallen, der das Band verschwinden lässt. Ich verließ die Gesangslehrerin. Unterwegs sah ich ein Plakat, das für einen Nachwuchsgesangswettbewerb warb. Daher also all die Verrückten mit ihren Bändern. Ich ging wieder in mein Büro. Meine Klientin rief an. Sie war aufgeregt. Schnell, Maloney! Sie müssen kommen, mein Vater, er ist... Tot, nehme ich an. Ja, aber wie kommen Sie darauf? Was ist schon ein Fall ohne Leiche? Unser Autor liebt dramatische Momente. Er wurde ermordet. Man hat ihn mit einer Flasche Wodka erschlagen. Haben Sie irgendetwas bemerkt? Ja, als ich die Haustüre öffnete, miaute draußen gerade ein Kater. Ein Kater? Interessant. Können Sie ihn mir beschreiben? Schwarz-weiß, rundlich... Ein Auge schwarz, das andere weiß. Seltsam. Die Beschreibung trifft haargenau auf den Kater unseres Autors zu. Sie denken doch nicht etwa... Aber nein, wie könnte ich? Der lässt schließlich andere für ihn morden. Zum Beispiel Frauen, die Karriere machen möchten. Wieso sollte ich meinen Vater ermorden? Gute Frage, ja. Wieso eigentlich? Tragen Sie manchmal Strapse unter Ihrem Kleid? Nur nachts, vor dem Spiegel. Wieso? War nur so eine Idee. Es war offensichtlich... Die Frau hatte kein plausibles Motiv, außer dass der Tote ihr Vater war. Aber schließlich bringt nicht jede Tochter ihren Vater mit einer Flasche Wodka um. Einige benutzen dazu eine Axt oder Gift. Ich schaute mich ein wenig in dem Haus um. Es hing eine Menge Metall herum. Ihr Vater arbeitete in der Rüstungsindustrie? Ja, seine Spezialität war das frühe 14. Jahrhundert. Was denn? Schwerter und Hellebarden? Nicht ganz. Mein Vater stellte nach Originalvorlagen Ritterrüstungen her. Donnerwetter! 14. Jahrhundert, sagten Sie? Frühes 14. Jahrhundert. Hab gar nicht gewusst, dass die Russen einen solch gewaltigen Rückstand haben. Die Russen? Ja. Ihr Freund nimmt an, dass die Russen das Band mit einem anderen ihres Vaters verwechselt haben. Mit einem Band, auf dem Details aus unserer unserer Ritterrüstungsindustrie verewigt sind. Unmöglich. Mein Vater hat auf seinen Bändern nur alte Opern. Das war ein ganz neuer Aspekt in diesem an sich schon komplizierten Fall. Ich kramte in meinen Gehirnzellen, fand dort aber nur ein bisschen Blut. Es tat höllisch weh. Von einem Fall von Opernspionage hatte ich noch nie etwas gehört. Es schien fast so, als hätten sich die Wertvorstellungen bei den Russen völlig verschoben. Meine Klientin war schon ein wenig munterer geworden. Sie nippte an einem Beweismittel. Sie saufen der Polizei ja alle Beweise weg. Wischen Sie wenigstens Ihre Fingerabdrücke ab. Schon gemacht, Philipp. Wollen wir nicht zusammen an einem angenehmeren Ort angenehmere Dinge tun? Das wird Ihr Thomas aber gar nicht gerne hören. Ach, der. Er ist ja ganz nett. Und er liebt mich, ich weiß. Aber ich bin für ein anderes Leben geboren. Las Vegas, Mailand, Paris. Wenn alle, die glauben, sie seien für diese Städte geboren, dorthin ziehen würden, wäre die halbe Menschheit in irgendeiner Stadt auf irgendeiner Bühne versammelt. Stellen Sie sich einmal vor, wie das riechen würde. Tausende von Genies und alle transpirieren. Ich werde es schaffen. Ich brauche bloß dieses Band. Ich nahm einen großen Schluck des Beweismittels. Als der Wodka durch meine Kehle sickerte, war der Fall so gut wie gelöst. Ich wischte meine Fingerabdrücke weg und gab meiner Klientin noch einige Instruktionen. Sie solle die Polizei rufen und dann einige Zwiebelringe unter ihre Augen halten. Tränen und Gefühle machen sich immer gut, auch wenn sie bloß gespielt sind. Dann machte ich mich auf den Weg zu einem Mann, der zu sehr liebte. Wir saßen in seinem kleinen Zimmer. Es war mit Madeleine Widmer volltapeziert. Sie können mir nichts beweisen, Maloney. Und ob ich das kann? Irgendwo in diesem Zimmer liegt das Band mit dem Playback. Sie halten mich wohl für völlig bescheuert. Nein, bloß für verliebt. Kommt manchmal auf dasselbe heraus. Nie im Leben würden Sie ein Band mit Madeleines Stimme löschen oder vernichten. Stimmt's? Ich brauchte die Antwort nicht abzuwarten. Sein Blick strich über das Kopfkissen. Das Band lag darunter. Er blieb ruhig. Er wusste, dass er Madeleine so oder so eines Tages verlieren würde. So war er wenigstens derjenige, der diesen Bruch herbeigeführt hatte. Wie sind Sie auf mich gekommen? Ganz einfach. Sie haben einen kapitalen Fehler gemacht. Kein Russe würde eine beinahe volle Flasche Wodka neben einer Leiche liegen lassen. Ich liebe Madeleine. Ich hatte Angst, dass sie Karriere machen würde und dann von hier wegginge. Ohne mich. Sie ist eine große Sängerin. Tja, das war's also. Thomas blieb still sitzen, bis die Polizei kam. Ich ging zurück in mein Büro. Meine Klientin erwartete mich schon. Ich legte das Band auf und drückte die Taste. Das ist das Band. Das ist meine Singstimme. Sie haben mich gerettet, Philipp. Sie fiel mir um den Hals und küsste mich. Ich wusste, was ich von derlei Handgreiflichkeiten halten konnte. Nichts. Sie bedeutete nichts. Wichtig war nur das Band mit dieser kindischen Stimme. Madeleine und Thomas hätten ein ganz brauchbares Paar abgegeben. Nichts für Klatschspalten und Fernsehmagazine, aber ein nettes Paar mit einigen Träumen, wie sie alle netten Paare mit sich herumschleppen. Doch sie rannten lieber allein auf ihr Unglück zu. Thomas hatte das Schlimmste schon hinter sich. Madeleines Traum träumte noch ein wenig vor sich hin. Vielleicht sind wirklich die unerfüllten Träume die einzig brauchbaren Träume. Ich beschloss in dieser Nacht von gefüllter Entenbrust zu träumen, denn nirgendwo in dieser Stadt kriegt man mitten in der Nacht gefüllte Entenbrust. Ich legte mich schlafen, so wie ich mich immer schlafen lege, flach.